NDR Info. Das Hörspiel. Die Hirnforschung hat Konjunktur und rüttelt seit Jahren an der Vorherrschaft von Geisteswissenschaften und Psychologie, wenn es um die Bestimmung der Geisteskräfte des Menschen geht. Die Musikerin Sabine Wortmann hat sich mit Wissen, Witz und jeder Menge schräger Fantasie des Themas angenommen. In ihrem Hörspiel »Das Rätsel der Qualia« sucht ein seit dem Tod seiner Mutter von Poltergeistphänomenen heimgesuchter Patient Hilfe bei einer passionierten Hirnforscherin. Frau Doktor weiß, beim Durchkämmen seiner Hirnlappen auch die letzten Schlupfwinkel seines Geistes einzukreisen, auf der Suche nach dem Selbst. Für ein überwältigendes Hörerlebnis dieses akustisch wahnwitzigen Trips durch die Gehirnwindungen eines Durchschnittsmenschen empfehlen wir Ihnen, Kopfhörer aufzusetzen. Gute Reise. Mein Hirn soll meines Geistes Weibchen sein, mein Geist, mein Geist, der Vater, diese zwei erzeugen dann ein Geschlecht stets blühender Gedanken. Oh, und die bevölkern diese kleine Welt, voll Launen wie die Leute dieser Welt, denn keiner ist zu finden. Sabine Wortmann. Eine Versuchsanordnung. Testreihe Nummer 165. Poltergeistphänomene unbekannter Genese. Proband Lukowski Karl, 55 Jahre, alleinstehend Drogeriefachberater. Dissoziative Störungen bei variabler, leichtgradiger Symptomatik. Datenprofil komplettiert. Testreihe Nummer 166. Synchronisation Datenprofil Lukowski. Testlauf Cerebrum. Schnittstelle Express 35. Wie geht es Ihnen? Danke. Wenn Sie sich bitte ein wenig vorbeugen. Ja. Entspannen Sie sich. Zwetsberg. Auf. Magnetoenzephalographie, FMRT, Positronenemissionstomographie, EEG. Aktiviert. Und aktivieren Sie jetzt das Brain-to-Real-Time-Korrelator Express 35 Nanocinematik-Luzidose-Quanten-Interface. Aktiviert. Profil einlesen. Aber Herr Lukowski, schauen Sie nicht so besorgt. Ich will Sie heute keiner Trepanation unterziehen. So, jetzt zählen Sie mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, weiter. Immer weiter. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Eine Reise in mein Innengehäuse. Madame trägt heute erzfarbenes Lippengrün. Ein schabiger Sockenstock wäre heute wirklich empfehlenswert. Dass die sich herausgewöhnt. Handbettruhe nochmal, Swedberg. Machen Sie leiser. Wir haben noch eine Stunde. Hier ist der Privacy-Button. Damit können Sie eingreifen, wenn Sie keine Beobachtung wünschen. Und das hier ist der Safe-Button. Rettungsknopf für den Abbruch der Operation. Privacy-Button, Safe-Button. Ich möchte Sie bitten, möglichst auf diese Option zu verzichten. Lassen Sie sich nicht zu unbedachten Handlungen hinreißen. Und seien Sie auf der Hut vor Ihren aufgepeitschten Mandelkernen. Die Fahrt wird rasant werden und kann den Verlust der Erste-Person-Perspektive kosten. Das kann natürlich zu einer gewissen Beunruhigung führen. Aber seien Sie unbesorgt, wir sind bei Ihnen. Sie sind beschützt. Und wenn es für Ihren Geschmack etwas zu toll wird, dann werde ich Ihnen gern den Nucleus Accumbus kraulen. Für diese Option bitte diesen dreifach fleischvinyligen Flexible Breast Button greifen. Geben Sie ihm den Carnovinyl-Ödipulsar-Kontakt. Ja. Test. Schalten Sie mal den Monitor ein. Ist an. Ah, rosenstrumpfend, aprikosen, zartelfleischig, süßes, Lautsprecher. Gut, das wollen wir jetzt nicht überstrapazieren. Herr Lukowski, wir machen jetzt noch einen kurzen Rundgang durch Ihren Schädel zur Prüfung der Synchronisation. Swedberg, aktivieren Sie. Cortex Cerebri. Aktiviert. Großhirnrinde. Gut, Herr Lukowski, ja. Lobus parietalis? Die wird Scheitellappen. Lobus frontalis? Auch Stirnlappen. Lobus occipitalis? Hinterhauptslappen. Die wird gut aufgepasst, Herr Lukowski. Lobus limbicus? Die wird limbisches System. Herr Lukowski, es stört. Cerebellum? Aktiviert. Und Truncus cerebri. Hirnstamm. So, danke, das reicht fürs Erste. Herr Lukowski, sind Sie bereit? Tja, ich. Und go! Cerebrospinalis. Ein Bad in den Säften zwischen den Fasern. Ist schwindelig. Meine Füße tun mir weh. Svedberg, bitte reichen Sie Herrn Lukowski was zu trinken. Mhm. Nun, was halten Sie denn davon, Ihren akkuraten Scheitel mal aus der Vogelperspektive zu betrachten? Lassen Sie Ihren Schmerzkörper doch einfach mal ein wenig ruhen. Lassen Sie Ihren Schmerzkörper doch einfach mal ein wenig ruhen. Schmerzen, stramme Schulterfaserstrippen, Mergelleib, Eschern, altrosa Zauberkreuz, Drosseln, olexidierte Flanken, Z-Z-Herz, Ha, Merz, Heu, Merzherz, Schmerz, Herz. Noch eine Bestellung. Doppelte Fotobatterien 123 oder CR2 zu 3,50 Euro. Doppelte Fotobatterien 2 CR5 oder CRP für 6 Euro. Hallo, Herr Lukowski. Ich möchte ja nichts forcieren, aber können Sie sich jetzt mal auf eine Übung in Autoskopie einlassen? Wie? Jetzt? OOB. Out of body. Tja, natürlich. Jetzt gleich? Ja, jetzt gleich. Wir beginnen zunächst mit Ihrer Einsammlung. Schließen Sie die Augen. Lockern Sie Ihren Racheninnenraum. Dehnen Sie Ihr Gaumensegel. Legen Sie Ihre Zunge gleich einer ermatteten Schnecke auf den Rachengrund. Atmen Sie zunächst ausschließlich durch das linke Nasenloch. Konzentrieren Sie sich auf den Bereich am Naseneingang und spüren Sie dann dem köstlichen, milden Luftstrom nach. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Sieht aus. Zunächst. Ein. Spüren Sie dem sanften Luftstrom im rechten Nasenloch nach. Füße wurzeln langsam durch bohnengewachsenen Laborboden in den ersten Stock der Festplattenkammer. Bohren durch Nylon verkettelte Auslegeware in Beton. Freilich ist uns gut, dass die Seele im Menschen gleich einer Königin droht, einem Knöllchen zwischen dem großen und kleinen Gehirn, das man Zirbeldrüse nennt. In diese verlegten sie den Sitz der Seele aus dem Grund, weil der ganze Mensch von jenen beiden Gehirnen her regiert wird und jenes Knöllchen den Gehirnen den Anstoß gibt. Bleiben Sie hier einen Moment. Gehen Sie mit Ihrem nächsten Atemzug wieder in den Naseneingang. Passieren Ihre Nasenhöhle. Ihre Lungenflügel führen dann den Atem durch Ihre Wurzelbeine in Mutter Erde. Und machen Sie nun allein weiter. Rasenhöhle, Lungenflügel, ein, Wurzelbeine, aus. Mutter Erde. Nasenhöhle, ein, Lungenflügel, Wurzelbeine, aus. Mutter Erde. Ein, Nasenflügel, Lungenhöhle, aus. Wurzelerde, Mutterbeine. Na bitte. Oszillationen im Gammaband. Amplitude, globale Phasensynchronizität und erhöhte Aktivität im Precunius. Aus. Nasenhöhle, Lungenflügel, Wurzelbeine, aus. Mutterbeine. Gebe sie mir 3,5 mA für den rechten Gyrus angularis. Herr Lukowski, beim nächsten Durchatmen gehen Sie bitte zum Scheitel. Hallo? Hallo? Herr Lukowski? Ja, Madame. Sie wünschen? Wie ist es um Ihre Selbstigkeit bestellt? Gut. Und welchen Körper bewohnen Sie denn jetzt? Beide. Beide? Ja, beide. Nein, nein, das ist unmöglich. Wo ist Ihr Ort des Wissens? Ihr Ich, Ego, erste Person Perspektive, subjektives Selbstmodell. Können Sie Auskünfte über Ihre Höhe geben? Ungefähr 5 bis 7 Meter. Oh, Donnerwetter. Und wer macht gerade diese Beobachtung? Ich. Na, endlich. Nanu, was war das denn? Hier. Hier. Hier. Hier. Ich. Toll. Ihre zwei Körper spielen ein elegantes Ping-Pong. Wo ist denn nun Ihr Selbst? Hier. Friedberg. Hier. Sie haben gerade eine Hehautoskopie Deluxe. Ich. Geben Sie noch 0,3 mA dazu. Aktivität im Temporo Parieto Occipital. Welch kräftemehrender fluidaler Einstrom. Du blässlicher Geselle drunten. Lächerlicher Anzug aus tristem Tuch. Billige Laborkabine. Scheusalhaftes Gruselkabinett. Wahrscheinlichkeit für eine Exozytose. Ich werde jetzt auf Fahrt gehen, über den Ozean, nach Südamerika, über die Anden, nach Chile. Ich steige hoch, hoch, hoch. mein Diamantkörper. Oh mein Gott! Ach, eine Rückwärtsdrehung. Kann ich auch. Fliegen. Herrlich. Herr Lukowski, kommen Sie runter. Ich denke nicht daran. Jetzt. Ha! Berg, machen Sie Witze. Haben Sie ihn wirklich den Hahn abgedreht? Ja. Aber das ist nicht möglich. Ruine, alter Schuppen oder was? Geröll, Holunder, Unkraut, Spiegelscherben, Ziegel, porene Mörtel. Ich sehe gestochen scharf. Da gehe ich mal rein. Oh, wie ein Schweizer Käse. Süßelige Mooswürzelchen. Herr Lukowski, Sie haben uns ja bereits mit den beeindruckenden Rotationsleistungen Ihres Fluidal-Levitationskörpers überzeugen können. Und nun werden Sie müde? Dabei brauche ich Sie doch noch für die Kartierung Ihrer persönlichen Skala okkulter Phänomenologie. Die Übung mit dem denkenden Tisch. Hier, Echtholz-Nussbaum-Tischplatte mit einer Planchette. Planchette? Was für eine Planchette? Auf dem Tisch eine Pappkarte. Auf der Pappkarte Buchstaben des Alphabets. A, B, C, D, E, F. Die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, nein, ungewiss. Auf die Buchstaben ein umgestülptes Glas. Auf den Glasrand den rechten Zeigefinger. Dann bitten wir den Tisch, Antwort zu geben. Wenn das Glas ruckelt, wissen wir, dass er mit uns spricht. Ein altmodisches, aber immer noch sehr effizientes Kommunikationsmodul für eine Plauderstunde mit dem lieben Gott oder dem dunklen Mann mit dem Holzbein. Haben Sie das früher nie mit Ihrer Mutti gespielt? Nein, meine Mutter... Und Sie, Svedberg? Gott bewahre. Na, dann wird's ja mal Zeit. Svedberg, wir nähern uns allmählich dem Kern unserer Untersuchungen. Und es sollte klar sein, diese Nuss hat eine doppelte Schale. Das bekannte Problem. Spiritismus, Animismus oder Manifestationen durch die Reizung des Gyrus angularis und Lobus temporalis, Frau Kollegin? Sind die Kundgebungen Äußerungen des menschlichen Unbewussten oder unpersönliche Ätherkörper? Woher entstammt denn der gestaltende Wille, der sich im Tisch unverkennbar kundtut? Treibt das Unterbewusstsein mit uns ein Spiel? Spuken vom Wachbewusstsein losgelöste Teil-Iche in den Tisch? Schwedberg, Sie sind ein Spaßmacher. Finden Sie nicht auch, Herr Lukowski? Nie gehört von der Simulation eines transparenten, multiplen, phänomenalen Selbstmodells? Aber jetzt reicht's, wir haben noch einiges vor uns. Wir stimmen uns jetzt gemeinsam ein. Schwedberg, Sie müssen auch mitmachen. Wir summen jetzt das Haseltischlied. Wie? Das Haseltischlied? Was für ein Haseltischlied? Damit wir eine Verbindung bekommen. Behalten Sie aber den Monitor im Auge, Svedberg. Herr Lukowski, machen Sie einfach mit. Ich bitte um Konzentration. Synaptische Informationen steigen durch Boutons in dendritische Bündel. Axone der Pyramidenzellen sind aktiviert. Ausgezeichnet. Wir haben Kontakt. Sie können Ihrem Tisch jetzt mal eine einfache Frage stellen. Was soll ich ihm denn für eine Frage stellen? Ich weiß nicht. Was soll ich ihn fragen? Mir fällt nichts ein. Fragen Sie ihn doch nach seinem Vorlieben als Wurzelstrauch. Meinetwegen, wer ihn gefällt hat. Oder besser, welcher Geselle ihn zersägt hat. Svedberg, es reicht. Es muss doch etwas geben, was Sie interessiert und Sie bisher noch nicht beantworten konnten. Denken Sie doch mal nach. Das können wir Ihnen jetzt nun wirklich nicht abnehmen. Was soll ich denn fragen? Soll ich denn bloß fragen? Blaue was denn fragen? Denken Sie doch mal nach. Hat Herr Häusler heute geräuspert? Das Denken können wir Ihnen nun wirklich nicht abnehmen. Mir fällt nichts ein, nix, gar nichts. Vielleicht doch mit mir. Ah, die Sicherung. Hat Herr Häusler die Sicherung ausgewechselt? Wir verlieren den Kontakt. Jetzt hurtig. Hallo? Hallo da. Hat Herr Häusler heute die Sicherung ausgewechselt? Nee. T-Z. Nee, jetzt, Nerk? Was soll das denn? Versuchen Sie es nochmal. Und atmen Sie mal kräftig durch. Nee, nee, jetzt noch nicht. Hab ich mir doch gleich gedacht, dass der das nicht macht. Mutter hat auch immer gesagt, dem Häuslers, dem muss man mal kräftig in den Arsch treten, bis der sich mal rührt. Da kann man sich nicht verlassen drauf. Und wo wir jetzt schon bei Muttern sind, wollen Sie nicht mal mit ihr Kontakt aufnehmen? Mutter? Hallo? Hallo da, Mutter. Ich bin hier am Haseltisch. Kannst du mich hören? Bist du da? O-E-Laguaro-Deon. O-E-Laguaro-Deon. Erhöhte Aktivität im Hypothalamus, Hypocampus, postzentralem Gyrus und Lobus insularis. Können Sie sehen, ob oszillierende Neuronen, die die gleiche Bewegungsrichtung kodieren, selektiv über reziproke erregende Verbindungen miteinander verkoppelt sind? Ja. Einige Sekunden hochfrequente Aktivierung der afferenten Bahnen könnten ausreichen, durch starke Depolarisation die Aktivierungsschwelle von Plus-Plus-Minus-Kanälen zu überschreiten. Na gut, worauf warten Sie? Wen haben wir denn da? Mir ist gar nicht gut. Mir ist ganz heiß und meine Füße sind Eis. Das ist ja beängstigend. Machen Sie was! Ich habe sie gewarnt. Je weiter wir hinabtauchen in die Rätselschlünde unserer Ichheit, desto mehr müssen wir damit rechnen, dass Architekturen unerforschter Seelenteile in unsere Versuche eingreifen. Mir ist übel. Ich muss gleich spucken. Ach, jetzt sehen Sie es selber. Ach, jetzt geht wieder los. Mutter, bist du das? Ich muss spucken. Ich muss spucken, ich muss spucken. Ich muss spucken, ich muss spucken, ich krieg keine Luft mehr. Oh, wo ist der Notknopf? Flexiblattade, Scheißhasenplatte, der Notknopf, der Notknopf, der Notknopf, der Notknopf. Abbruch der Operation. Frau Karosinskaya, ich fürchte, wir haben ein Problem. Er will den Notknopf. Auch das noch. Ich gebe ihm den Press-Button. Hier, pressen Sie! Kleine Staubwirbel, großes dreiteiliges Glashütenset, 6x Kissenfüllungen, 5 große Heizkörperhosen, 10 Schlauchschellen, Jungbeinspirale, Gänseporzellanbügel, 50 Kartenmesser, Damenunterhosen, 500 Gramm Fettentferner, 5 Rundpinsel, 2er Schüttelsteckdose, 5 Kartoffelschäler, 2 Rollen Bindeband, Schleifenband, 5 Reservekammer, 4 Schuhsenkel, der hat den Magnisten gefunden, der hat den Magnisten gefunden, der hat den Magnisten gefunden, der hat den Magnisten gefunden, der hat den Magnisten gefunden, der hat den Magnisten gefunden, der hat den Magnisten gefunden, der hat den Magnisten gefunden, der hat den Magnisten gefunden, der hat den Magnisten gefunden, der hat den Zwei Dinge sind es, die alle Wirkungen im Weltall hervorbringen. Das Leben und die Natur. Und welche dieselben hervorbringen gemäß der Ordnung. Solange das Leben von innen heraus die Natur belebt. Wirklich halten auch solche sich für Argusse, während sie vernünfteln und so den Naturalismus saugen wie der Schwamm die Flüssigkeit. Kreaturen dieser Art sind Wagenlenker, die ihr Viergespann hinten an den Wagen anhängen und nicht vorne. Krebse, die wandeln, indem sie ihre Schritte mit dem Schwanz fördern, die Augen rückwärts drehen, dem Gang zu. Ihr Vernunftlicht lässt sich vergleichen mit dem Blick der Argusaugen am Hinterhaupt. während jene am Stirnteil in Schlummer liegt. Wie konnte er mir das antun? Dieser Schuft. So schlimm wie heute war es noch nie. Das tut mir so leid, aber ich kann nichts dafür. Entschuldigung. Es wird nie besser werden. Es wird immer so weitergehen. Ich. Vielleicht können wir doch mit dem luziden Modul arbeiten. Wenn das nicht auch kontaminiert ist. Es war meine erste erfolgreiche Entwicklung. Damit habe ich promoviert. Ich habe nur noch einen halbblinden Monitor. Herr Lukowski? Und es ist kompliziert. Hallo? Sie müssen ein Kabel halten, damit der Kontakt nicht ausfällt. Herr Lukowski, wachen Sie auf. Geht das? Ja. Ich kann die Maschine jetzt nicht abschalten. Das kann ich. Dann? So? Ja. Ist alles aus. Wollen wir anfangen? Ja. Hell. Wie Tag. Aber irgendwie schummrig. Weder Sonne noch Mond. Selbstleuchtend. Silbern gekrönte Bäume. Ein Wald. Verlassener Park. Zwischen zwei Platanen ein Haus. Nur Blechdach, olivgrün bemalt. Komisch. Obwohl ich keine Farben sehen kann, weiß ich, dass das Dach grün ist. Straße zugewachsen, gehe durch hohes, süßes Gras, glühende Mittagshitze, heißer Atem durch Holunderbüsche. Äste beidseitig, Schatten, aber keine Lichtquelle. Die Straße beugt sich, das Haus verschwindet. Hinter dem letzten Holunderbusch Duft von orientalischen Kräutern. Ich stehe vor dem Haus. Ich sehe nur sehr verschwommen, nur Streifen. Was sind das für Flecken? Zwei schwarze Löcher. Der Haupteingang ist mit Brettern vernagelt. Schwarz und weiß gestreift zwei Wachhäuschen davor. Ein Häuschen links, ein Häuschen rechts. Früher standen in den dunklen Nischen bewaffnete Wächter. Das Haus ist verfallen, die Wachhäuschen sehen neu aus. Komisch. Was ist das? Eine Gestalt. Eine Frau, weiß glänzend wie eine große Schnecke, liegt in einem Wachhäuschen. Wie ein Hund in der Hundehütte. Schweißperlen auf nackter Haut. Fliegen krabbeln die runden Schultern rauf und runter. Ist die Frau wirklich nackt? Ich sehe so seltsame Streifen auf ihrem Körper. Was? Ist das? Das sind Striemen. Atmet die überhaupt? An den Fliegen scheint sie sich jedenfalls nicht zu stören. Weißer Streifen? Dunkler Streifen? Genauso breit? Weiß? Wie der helllichte Tag, schwarz wie die Nacht. Nicht einfach irgendeiner, sondern genau in der ich... Moment mal, wer träumt denn hier jetzt? Schwarzer Streifen, weißer Streifen, ein Kalenderblatt, an dessen Rand ich stehe und heute wach geworden bin, genauso weiß wie jedes andere. Nur die Reihenfolge ist anders als in der üblichen Kalenderordnung. Weiße Blätter, Rückseiten schwarz wie Teer, der kleinste Windstoß. Hab keine Angst, das Träumen kann deine Blätter zusammenhalten. Unsere Gedanken drehen sich spiralig, als ob sie in dieser Zwirbelbewegung festgebappt wären. Wie Fliegen auf einer frisch lackierten Parkbank. Schau dich um, von hinten. Das Haus und die schönen alten Bäume, die Wachhäuschen und das Weib davor, nicht mehr als Pappe. Ich ging in den Garten der Liebe und sah, was ich niemals geschaut. Eine Kirche war, wo im Grünen als Kind ich einst spielte, gebaut. Und die waren verschlossen und du sollst nicht, stand über der Tür. So Was willst du jetzt noch? Ich möchte euch nur meinen Bausatz als dreibeinigen Hangfluggleiter zeigen. Bitte? Ja, guck doch mal. Hier, diesen Hebelstumpf umklappen, dann das Kabel rausziehen, den Seitenarm umwickeln, wenn du da auf den Knopf drückst. Mach mal. Mach mal. Okay. Dann schnarrt hier gleich ein gelbes Schnapsi raus. Das musst du mit dem Datenleser umklappen. Da gibt es dann noch einen Nippel. Moment. Der muss drei Viertel rausgezogen werden. Dahinter ist ein kleines Ventil. Das könnte vielleicht klemmen. Dann diese Schraube anziehen. Und wenn Frau Doktor vielleicht noch einen Seidenstrumpf... Also, meine Herren, ich muss schon sehr bitten. Aber warum nicht? Dann könnten wir doch gleich zusammen ganz hübsch auf die Reise gehen. Lasst uns hier mal abhauen, Klappt die Sitzschalen auf und macht's euch bequem. Also ich will jetzt rauchen. Sofort! Madame Feuer? Die Bibel spricht von der Liebe als Feuer. Daher sagt die Kirche, das himmlische Feuer möge die Herzen erfüllen. Dass die natürliche Liebe aus jenem geistigen Feuer stammt, wird uns kund aus den Wirkungen der Liebe. Je nach der Steigerung seiner Liebe im Eifer oder im Zorn erwärmt, entbrennt, entflammt der Mensch. Die Wärme des Blutes, das heißt die Lebenswärme des Menschen und der Tiere, entsteht aus der Liebe, die das Leben dieser Wärme ist. Und auch das höllische Feuer, das Feuer des Bösen, ist nichts anderes als eine Liebe. Freilich eine der himmlischen entgegengesetzte. Yep, jetzt bin ich auch bereit. Leinen los. Und so vereinigt sich in unserer Welt im Frühling die Wärme mit dem Licht und bringt dadurch Knospen, Blüten und endlich Früchte hervor. As I wandered the forest, the green leaves among, I heard a white flower singing a song. The silent night, I murmured my fears, and I felt delight. Oh yeah, yeah. Natürliche Licht, unmessbar an Helle und Glanz. Ja! Das Rätsel der Qualia. Eine Versuchsanordnung von Sabine Wortmann. Qualia. Wer bist du? Die Rollen und ihre Darsteller. Dr. Karusinskaja, Hille Dajes. Karl Lukowski, Rainer Hohmann. Dr. Svetberg, Disco-Damen-Beatbox, Geister und Swedenborg-Maschine, Stefan Kaminski. Wer bist du? Mit Dank an die Elite der Neurowissenschaft und Frau Helena Blavatsky. Unter Verwendung von Zitaten von Emanuel Swedenborg, Franz Kafka und Mischa Schönbrot. Qualia, wer bist du? Gesangstexte William Blake. Besetzung Cordula Huth. Aufnahmeleitung Christoph Müller. Ton und Technik André Buscharepp, Roland Grosch und Thomas Rombach. Komposition und Regie Sabine Wortmann. Produktion Hessischer Rundfunk 2011. Qualia. Dramaturgie und Redaktion Peter Liermann.